lasst uns freuen, da der Maien Blumen streut und der Segen auf den Segen wohlgedeiht. Sucht die Rosen, lieb zu kosen, weil sie blühen, denn das Wetter kann die Blätter bald entziehen. Tiere, wie ich spüre, sind erfreut. Ja, die Bauern stehen und lauern auf die Zeit. Lasst uns ihnen in dem Grünen näher gehen. Sonst müsste man die Lüste nicht verstehen. Tut dem Feste nur sein Recht, dass ihr Walter Blumen und Kräuter fröhlich brecht. Windet Kränze, führet Tänze, weil ihr könnt.